Wissenschaft im Brennpunkt. So we landed on this buoy in Alvin in February 1977, the 13th of February, as I recall. Am 13. Februar 1977 tauchten wir mit der Alvin vor den Galapagos-Inseln. Ich weiß es noch wie heute. Wir fuhren nach Norden und nach 150, 200 Metern entdeckten wir vor dem Fenster eine Krabbe. Plötzlich wurde das Wasser milchig. Die Temperaturanzeige gab Alarm, weil es wärmer wurde. In diesem Moment wies der Pilot auf die vielen Krabben hin und sehr große Muscheln, 20, 30 Zentimeter lang. Und sehr exotische Röhrenwürmer, die wie Plastikschläuche aussahen. Sie hatten rote Federn am Kopf. Strahlend rote Federn. With a red feather on the end, bright red, brilliant red. Am 13. Februar 1977 sahen der Geologe Jack Corliss und die Besatzung der Alvin als erste Menschen Black Smoker. Vulkanische Quellen am Meeresgrund, aus deren Schluten heißes, mineralbeladenes Wasser wie schwarzer Rauch quillt. It was clear right away because it's pitch black down there. Dort unten ist es pechschwarz. Also musste diese unglaublich hohe biologische Produktivität in der ansonsten kargen Tiefsee auf Mikroorganismen basieren und chemische Energie aus den Vulkanquellen. Als er diese Oase in der Tiefsee entdeckte, ahnte Jack Corliss, dass das biologische Dogma fallen würde, nachdem alles Leben von der Sonne abhängt. Nicht in den Sinn kam ihm, dass Black Smoker Stoff für Aktionärsträume abgeben könnten. Denn diese schwarzen Schlote bestehen aus Metallsalzen, die heiße Hydrothermalwässer aus dem Untergrund lösen. Die fallen beim Kontakt mit der eiskalten Tiefsee aus. Es wachsen rauchende Felder. Der Schatz am Meeresgrund. Wettlauf um die Rohstoffreserven der Tiefsee. Von Dagmar Röhrlich. Bei den Massivsulfiden, also diesen Metallerzen, die im Bereich dieser schwarzen Rauche gebildet werden, da hat man auf engem Raum, zum Teil hohe Konzentrationen an Buntmetallen, das sind also Kupfer, Zink und Blei. Peter Herzig ist Direktor des Meeresforschungsinstituts IFM Geomar in Kiel. Aber auch Edelmetalle wie Gold und Silber oder auch Spezialelemente wie Indium, das ist ein Element, das wird benutzt, um Flachbildschirme zu beschichten, zum Beispiel also für Hochtechnologieanwendungen. Es ist der Metallbedarf der Hightech-Industrie, der die Lagerstättensuche in der Tiefsee antreibt, sagt er. The world is moving towards a green economy. Wir wollen die Green Economy entwickeln, alternative Energiequellen stärken und Autos künftig mit Strom betreiben oder als Hybrid. Uns muss klar sein, dass wir dann zwar weniger fossile Energieträger einsetzen, gleichzeitig jedoch immer mehr metallische und mineralische Rohstoffe verbrauchen. Just as an example, a single wind turbine can contain. Eine einzige Windturbine enthält 500 Kilogramm Kupfer. Das bedeutet, dass sich gegenüber der konventionellen Stromproduktion der Kupferbedarf pro Kilowattstunde verzwölffacht. Samantha Smith arbeitet als Umweltmanagerin bei Nautilus Minerals, einem Unternehmen mit Hauptquartier in Toronto. Hinter dem Unternehmen stehen große Metall- und Rohstoffkonzerne. Wir werden uns entscheiden müssen, woher diese Metalle kommen sollen. Die Erde heißt blauer Planet, weil sie zu 70% mit Meeren bedeckt ist. Sollten wir sie da nicht in den Meeren abbauen, statt an Land? Die Metallschätze der Tiefsee stecken nicht nur in den Massivsulfid-Lagerstätten der Black Smoker. Interessant sind auch die Mangankrusten auf Tiefseebergen, einsamen, seit Jahrmillionen erloschenen Vulkanen. Als drittes sind da die unscheinbaren schwärzlich-braunen Manganknollen. Die wachsen in den Schlammweiten des Pazifiks heran, liegen wie Kartoffeln im Tiefseeschlick und lieferten bereits 1965 Stoff für Träume. Mitten im Kalten Krieg waren die Preise für Kupfer, Nickel und Kobalt hoch und die Schätzungen der Vorräte astronomisch. Allerdings steckte die Fördertechnik in den Kinderschuhen. Die Navigation erfolgte im Grunde nach den Sternen und die Preisschocks der Ölkrisen machten die entlegenen Meeresgebiete unattraktiv. Als große Lagerstätten an Land entdeckt wurden, erlosch das Interesse. Was blieb? war eine UN-Organisation. Die internationale Meeresbodenbehörde ist durch das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen ins Leben gerufen worden. Unser Auftrag ist es, den Meeresbergbau jenseits der nationalen Gesetzgebung zu regeln. Michael Lodge gehört zum Führungsstab der UN-Organisation mit Sitz in Kingston, Jamaika. Sie wurde nach dem Manganknollenhype vor 40 Jahren gegründet. Damals wollten die in der Gruppe 77 organisierten Entwicklungsländer verhindern, dass die Industrienationen die Lagerstätten in internationalen Gewässern für sich reklamieren. Die Seerechtskonvention sieht vor, dass den Entwicklungsländern ein bevorzugter Zugang zu den Bodenschätzen der Meere gewährt wird. Wer einen Claim in internationalen Gewässern untersucht, gleich ob auf Manganknollen, Massivsulfide oder Mangankrusten, muss am Ende der Erkundung sein Gebiet gleichwertig aufteilen und eine Hälfte mit allen Daten an uns zurückgeben. Die ist dann für Entwicklungsländer reserviert. Tonga, Nauru und Kiribati haben die Chance genutzt und treten als Sponsorstaaten für Bergbauunternehmen auf. Privatunternehmen erhalten nur dann Zugang zu einem Claim, wenn ein Staat die Patenschaft übernimmt. Der Grund? Letztendlich muss ein Staat die Verantwortung dafür übernehmen, dass die Firma alle Verpflichtungen erfüllt und den Auflagen der Internationalen Meeresbodenbehörde nachkommt. Für eine Erkundungslizenz verlangt die Internationale Meeresbodenbehörde $250.000. Das ist nichts im Vergleich zu den Anfangsinvestitionen für den Manganknollenabbau. Die werden derzeit auf 1 bis 2 Milliarden US-Dollar geschätzt, die Betriebskosten jährlich auf $200 Millionen. Der Gewinn soll den Einsatz um ein Vielfaches übersteigen. Obwohl der Abbau technologisches Neuland ist und die Vorkommen weit ab industrieller Zentren liegen, kann er sich rechnen. Zu diesem Schluss kommen jedenfalls mehrere Studien. Also stecken Industrie- und Entwicklungsländer ihre Claims ab. Bei den Manganknollen passiert das im Clarion-Clipperton-Gürtel, einer Region zwischen Hawaii, dem Äquator und Mexiko. Dort werden 7 Milliarden Tonnen Mangan, 340 Millionen Tonnen Nickel, 290 Millionen Tonnen Kupfer und 78 Millionen Tonnen Kobalt vermutet. Frankreich und Indien halten hier Erkundungslizenzen. Ebenso Japan, Russland, China, Korea, Großbritannien, Belgien. Auch Deutschland ist seit 2006 wieder im Clarion-Clipperton-Gürtel aktiv. Die Zahl der Claims hat sich in den vergangenen beiden Jahren stark erhöht. 2012 hatten wir allein 5 Bewerber auf neue Lizenzen. Für die Massivsulfide an den Blacksmoker-Feldern haben wir bislang 4 Genehmigungen zur Erkundung vergeben. Außerdem haben sich 2013 bereits Japan und China um eine Lizenz für Mangankrusten beworben. Es waren die ersten für diese Vorkommen. Inzwischen ist noch Russland dazugekommen. Es sieht so aus, als könnten sich die Mangankrusten auf den erloschenen Tiefseevulkanen als wertvollste Ressource der Tiefsee erweisen. Aber noch weiß man sehr wenig über sie. Für Aufregung in der Szene sorgte Anfang des Jahres eine andere Nachricht. In the last couple of weeks we've had an application from United Kingdom for another exploration license for nodules. Großbritannien hat sich um eine zweite Erkundungslizenz auf Manganknollen beworben und sponsert damit eine britische Tochtergesellschaft des US-Technologie- und Rüstungskonzerns Lockheed Martin. UK Seabed Resources, a wholly owned subsidiary of Lockheed Martin UK, will assemble a deep seabed manganese nodule recovery and processing system using low risk commercially available equipment and technology. UK Seabed Resources wolle Manganknollen abbauen mit kommerziell verfügbarer Ausrüstung. Das Risiko sei gering, verspricht das Firmenvideo. Die Pfähle werden momentan eingeschlagen, erklärt Michael Wiedecke von der BGR, der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover. Das Land oder die Akteure, will ich mal sagen, die das sehr frühzeitig angehen, die würden den Vorsprung haben, um auch den beginnenden Markt deutlich stärker nutzen zu können, als die, die warten, bis der Startschuss kommt und dann sagen, oh, wir könnten doch auch gut was bauen, aber andere Länder haben den ersten Schritt gemacht und dann wird man zähneknirschend feststellen, dass man vielleicht den Startschuss verpasst hat. Arca Wirt in Erkelenz. Ein Spezialist für Tunnelbau und Fördertechnik, dessen Anlagen Öl- und Gasfelder vor der eisigen Insel Sachalin im Ochotskischen Meer ausbeuten oder vor der Küste Namibias Diamanten schürfen. Und vielleicht fördern sie schon bald Manganknollen im Pazifik. Steffen Knoth, Vizepräsident Technologie und Innovation. Sie haben Annäherungspunkte von der Landwirtschaft in dem Bereich mit drin. Also in der normalen Landwirtschaft werden Kartoffeln geerntet, werden transportiert, werden wieder übergeben. Arca Wirt hat zusammen mit der BGR im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie ein Abbaukonzept für Manganknollen entwickelt. In dieser Werkshalle entstand der verkleinerte Prototyp des Crawlers. Schon der ist garagengroß. Ein gelber Riese mit Raupenketten, Kameras, Greifarmen. Manganknollen kommen bis 6000 Meter Wassertiefen vor. Und hier haben wir natürlich mit sehr hohen Wasserdrücken zu tun. Wir müssen in sehr großen Wassertiefen Geräte und Fördersysteme installieren, die auch sehr robust und zuverlässig ihre Arbeit verrichten müssen. Wir haben auch ein sehr sensibles Umfeld im Tiefseebereich, wo natürlich dann auch aufgrund von Umweltanforderungen entsprechende Sorgfalt gewählt werden muss, um die Geräte einzusetzen. Denn weil die Manganknollen auf dem Schlamm liegen, lässt sich eine Förderung nur sehr schwer umweltverträglich realisieren, fürchten die Experten. Der Grund? Wird Tiefseeschlick aufgewirbelt, können Schlammwolken entstehen, die dann von Tiefenströmungen verbreitet werden und das Bodenleben ersticken. Das sollen Abdeckungen verhindern und ein spezielles Fächersystem. Eine Walze mit 2 Metern Durchmesser, auf der eine Art Haken sitzt. Das Konzept für die BGR sieht vor, dass wir mit einem Fächersystem die Manganknollen aus dem Sediment heben, in einen Kollektor überführen, wo die Manganknollen gereinigt werden, transportiert werden zu einem Zwischenpuffer, um dann in einem Förderstrang auf 5000 Meter Wassertiefe gehoben zu werden, um dann letztendlich einer weiteren Verarbeitung zugeführt zu werden. 2 dieser Crawler müssten am Meeresboden arbeiten. 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche. Schließlich rentiert sich der Abbau erst bei einer jährlichen Förderleistung von 2,2 Millionen Tonnen. Schon in den 1970er Jahren hatte ein Konsortium aus deutschen, amerikanischen und japanischen Firmen zur Probe Manganknollen gefördert. Mehrere hundert Tonnen Knollen wurden damals eingesaugt und über eine Steigleitung zum Schiff befördert. Ein grobes Verfahren, urteilt Michael Wiedecke. Umweltkriterien waren relativ wenig relevant. Man würde den Ansatz so wie damals praktiziert heute gar nicht mehr machen können, weil mittlerweile gibt es, was es damals nicht gab, ein Seerechtsabkommen, was Anforderungen an Umweltschutz, an die Rahmenbedingungen, unter denen man das durchführen kann, stellt. Und dem genügt der Ansatz von damals nicht. So waren die Meeresbiologen entsetzt über die riesigen Schlammfahnen, die aufgewirbelt wurden. Deshalb unternahmen deutsche Forscher vor mehr als 20 Jahren im Peru-Becken vor der Küste Südamerikas einen Versuch zu den Langzeitfolgen der Manganknollenernte. Pedro Martinez Arbizu, Leiter des Deutschen Zentrums für Marine Biodiversitätsforschung in Wilhelmshaven. Da wurde im Peru-Becken eine Fläche über 70 Mal gepflügt und die Fläche zerstört und dann wurde geguckt, wie hat sich dieses Gebiet dann erholt, die Artenvielfalt und die Anzahl der Organismen nach ein halbes Jahr, nach 3 Jahren, nach 4 Jahren und nach 7 Jahren. Das Tiefseepflügen war tödlich für alle Tiere, die nicht fliehen konnten. Und die Zeit, sie heilte die Wunden nicht. Was die Abundanz der Organismen angeht, die Anzahl der Lebewesen pro Quadratmeter, hatte sich das schon ziemlich schnell erholt nach 3 Jahren. Aber die Anzahl der Arten hat sich nach 7 Jahren immer noch nicht erholt. Auf der Versuchsfläche im Peru-Becken gab es nur für die Schlammbewohner ein Leben nach dem Pflug. Wer wie Seelilien auf Manganknollen siedelt oder sie als Ansitz nutzt wie Tiefseeschrimps, kann nicht zurück. Ebenso die Arten, die als Larven harten Untergrund brauchen. Angesichts der Jahrmillionen, die eine Manganknolle zum Wachsen braucht, verändert ein Abbau die Ökosysteme für immer. Auch der Testabbau aus den 1970er Jahren hinterließ bleibende Schäden. Als französische Meeresforscher 30 Jahre später auf seine Spuren stießen, wirkten die Narben im Tiefseeschlamm noch immer frisch. Die Wissenschaftler schlugen Alarm. 2012 reagierte die internationale Meeresbodenbehörde. Lizenznehmer müssen nun in ihrem Claim Zonen ausweisen, die sie nicht anrühren dürfen. Schon zuvor waren über den Clarion-Clipperton-Gürtel 9 Sperrgebiete mit einer Fläche von 1,6 Millionen Quadratkilometern als Schutzgebiete verteilt worden. Auf jeden Fall wird der Abbau Umweltschäden hinterlassen. Das steht explizit in einer Studie, die die internationale Meeresbodenbehörde jetzt vorgestellt hat. Michael Lodge. Nobody has yet carried out commercial mining. There is not yet any regulation for the exploitation phase. Noch hat niemand mit dem kommerziellen Abbau angefangen und es gibt auch noch kein Regelwerk. Aber wir haben aufgrund der Anfragen von Mitgliedstaaten mit der Erarbeitung begonnen. In 2-3 Jahren könnte es fertig sein. 2016 könnten die ersten Abbaulizenzen beantragt werden. Es wird darum gehen, wie viel die Vertragspartner für Lizenz und Gebühren zahlen müssen. Und es wird eben auch um den Umweltschutz beim kommerziellen Abbau gehen. Zu den Parteien, die Druck machen, gehört die kanadische Firma Nautilus Minerals, die sich bei den Manganknollen mit dem Inselstaat Nauru zusammengetan hat. Rüdiger Wolfrum ist Richter am Internationalen Seegerichtshof in Hamburg und der hatte in letzter Zeit mit Nauru zu tun. Der Hintergrund ist der, Nauru ist eine verhältnismäßig kleine Inselgruppe, das war früher eine deutsche Kolonie, was kaum einer weiß, dann von Australien nach Phosphaten ausgebeutet worden. Und ich hoffe, kein Nauru nimmt daran Anstoß. Die Insel hat heute das Aussehen einer Mondlandschaft. Von der Insel selbst können die Einwohner nicht leben. Nachdem Nauru in den 1970er Jahren das zweithöchste Pro-Kopf-Einkommen der Welt hatte, brachte das Ende des Phosphatabbaus den Absturz auf das Niveau eines Entwicklungslandes. Nun lassen die Schätze der Tiefsee auf neuen Reichtum hoffen. Nauru und Nautilus Minerals erkunden einen Claim, der beim ersten Manganknollenboom von Deutschland untersucht worden war. Mit Blick auf eine potenzielle Förderung hat sich Nauru wegen eines Rechtsgutachtens zur Haftung an den Internationalen Seegerichtshof gewandt. Das Ergebnis? Das Land haftet, wenn seine Gesetzeslage nicht adäquat ist. So einfach. Das muss ein Bergbaugesetz vorliegen. Es muss geregelt werden, dass das Unternehmen kontrolliert wird. Es muss sichergestellt werden, dass die Regeln der Meeresbodenbehörde geltendes Recht sind. Und es muss sichergestellt werden, dass auch Schadensersatzansprüche gegen das Unternehmen in dem betreffenden Lande vor Gericht verhandelt und durchgesetzt werden können. Es muss eine Umweltverträglichkeitsprüfung gemacht werden. Es gilt das Vorsorgeprinzip. Ein Hindernis dürfte die Haftung nicht darstellen, denn Versicherungen und Dienstleister bieten, was Nauru mit 10.000 Einwohnern nicht liefern kann. Trotz des Tempos bei den Manganknollen könnte die Premiere des Tiefseebergbaus in einem anderen Bereich stattfinden, den Massiv-Sulfid-Lagerstätten an den Black Smokern. Der wichtigste Akteur ist wieder Nautilus Minerals. Samantha Smith. Our first deposit is called Solwara 1, which is located in 1600. Unsere erste Lagerstätte heißt Solwara 1 und liegt in 1600 Metern Wassertiefe in den Gewässern von Papua-Neuguinea. Der Kupfergehalt in diesem Vorkommen liegt bei 7% und wir haben mehr als 6 Gramm Gold pro Tonne Gestein. Zum Vergleich: An Land werden Lagerstätten mit 2,3 Gramm Gold pro Tonne abgebaut. Bei Solwara 1 geht es um eine Fläche von 10 Fußballfeldern. Das ist winzig für Tiefseeverhältnisse. 20 bis 30 Meter tief soll sie mit den Methoden aus dem Offshore-Diamantbergbau abgeraspelt werden. Die technische Infrastruktur ist zu 80% fertig. Der Plan? There are 3 cutter machines on the seafloor that cut the material up. 3 Maschinen sollen das Erz aus dem Boden schneiden, das dann über eine Steigleitung zum Schiff gepumpt wird. An Bord des Schiffs werden Erz und Tiefenwasser getrennt. Das Tiefenwasser wird, fein gefiltert, über eine zweite Pipeline zurück zum Meeresboden geleitet. Solwara 1 ist ein schwach aktives Black Smoker-Feld, von dem die Geologen sagen, dass es abstirbt. Die aus dem Fernsehen bekannten Kamine mit den schwarzen Schwaden gibt es nicht. Auch die Artenvielfalt an Solvara 1 ist, verglichen mit anderen Black Smokern, extrem niedrig. Ein paar Schneckenarten fühlen sich dort wohl, ebenso Ranken, Fußkrebse und Korallen. Auf den Laien wirkt Solvara 1 kaum spektakulär. Auch deshalb könnte dieses Black Smoker-Feld den Anfang machen beim kommerziellen Tiefseebergbau. Allerdings gibt es noch eine Hürde, nämlich eine finanzielle Auseinandersetzung zwischen Nautilus Minerals und Papua-Neuguinea. Dieser Streit jedoch soll im August vor einem australischen Schiedsgericht beigelegt werden. Die Massivsulfid-Lagerstätten, die Russland, Korea, Frankreich und China erkunden und für die sich auch Deutschland interessiert, liegen nicht in nationalen Gewässern, sondern im Zuständigkeitsbereich der UN-Meeresbodenbehörde. So at the present time we know of about 500 localities where volcanic and hydrothermal activity is taking place. Heute sind rund um die Welt etwa 500 vulkanisch aktive Black Smoker Felder bekannt, und von diesen 500 haben 165 Massivsulfidvorkommen aufgebaut, die wirtschaftlich interessant und abbauwürdig sein könnten. Aber wie gesagt, das sind nur die bislang entdeckten Vorkommen in den heute vulkanisch aktiven Gebieten am Meeresboden. Insgesamt könnte es in der Tiefsee ein paar tausend lohnende Vorkommen geben, schätzt Mark Hannington, Wirtschaftsgeologe an der University of Ottawa. Dazu kommen die Vorräte an den schwer aufzuspürenden, erloschenen Systemen. Weil die bizarre Lebenswelt der Black Smoker nur an aktiven Systemen lebt, bevorzugt die Internationale Meeresbodenbehörde den Abbau dieser erloschenen Felder. Allerdings ist Solvara 1 vor der Küste Papua-Neuguineas aktiv. Deshalb ließ Nautilus Minerals ein Umweltkonzept für den Abbau erarbeiten. So in my view, a single mining event will be not much different from a volcanic eruption on the seafloor. Meines Erachtens unterscheiden sich die Folgen des Abbaus nicht von denen einer Vulkaneruption am Meeresboden. In beiden Fällen sterben alle Tiere. Ausbrüche sind in Black Smoker-Feldern nichts Ungewöhnliches. Wir haben so etwas bereits mehrfach erlebt. Die Lava tötet alles ab, aber innerhalb eines Jahres gibt es große Kolonien von Jungtieren und bald darauf ist kein Unterschied mehr zum Zustand davor zu erkennen. Es ist ein Ökosystem, das sich wirklich schnell entwickelt. So it's a very fast-paced dynamic kind of ecosystems. Cindy Vandover von der Duke University in Beaufort, North Carolina, gehört zu den wissenschaftlichen Beratern der Firma. Der Lebensraum Black Smoker sei von Natur aus instabil, erklärt sie. Die einzelnen Felder existieren nicht lange. Arten, die dort bestehen wollen, müssen mit Störungen umgehen können. Deshalb sieht das Umweltkonzept unter anderem vor, dass Solvara 1 von einem zweiten Black Smoker-Feld in der Nähe wiederbesiedelt wird. Das wird geschützt und soll die Larven für den Neuanfang liefern. Außerdem soll es bei Solvara 1 eine Premiere geben. Restoration in the deep sea is a whole field that doesn't exist right now. Ökologische Sanierungen in der Tiefsee gibt es bislang nicht. Hier sind sie geplant. Vielleicht erholen sich die Ökosysteme schneller, wenn über den Austrittsstellen der Hydrothermalwässer Körbe mit Steinen abgesetzt werden, die den Neuaufbau der Kamine unterstützen. Dorthin könnte man die Schnecken und die anderen Tiere setzen, die vor dem Abbau weggeräumt werden. Ob das etwas bringt, werden Experimente zeigen. Unterdessen fürchten viele Bürger von Papua-Neuguinea, zu Versuchskaninchen einer neuen Industrie zu werden. Also beauftragten die Aktivisten der Deep Sea Mining Campaign eine australische Firma, das Umweltgutachten von Nautilus Minerals zu prüfen. John Luick von Austeeds Consulting. Solvara 1 liegt in Küstennähe und die Anwohner fürchten um ihre Fischgründe. Die ozeanografischen Feldarbeiten waren recht gut, aber mich überraschte, wie schwach ihre Analyse der Daten war. Auch in den Strömungsanalysen habe ich Defizite gefunden. Trotzdem schätze ich bei Normalbetrieb das Risiko, das vom Abbau in der Tiefsee ausgeht, für die Küstengewässer als eher gering ein. Das größere Risiko für die Menschen scheinen mir Leckagen oder Unfälle an der Oberfläche zu sein. Der Punkt ist, mit ihrem Reichtum an Lebewesen sind die Black Smoker Oasen in der Tiefsee und wir zerstören sie. Es gibt so wenige davon, dass wir sie innerhalb weniger Jahrzehnte alle vernichten könnten. Die Die Befürchtungen sind nicht unbegründet. Der Vorteil des Tiefseebergbaus sei schließlich, dass man nur einmal in die Abbautechnologie investieren müsse, erklärt Peter Herzig vom IFM Geomar. Man kann dann mit seinem Bergwerk im übertragenen Sinne von Ort zu Ort reisen und kann dort Abbau betreiben. Wenn Sie an Land einen Massivsulfid-Vorkommen aufschließen, wenn Sie das abbauen wollen, dann ist das eine Investition von 1 Milliarde Kanadische Dollar. Da wird die ganze Infrastruktur errichtet, es wird Tagebau errichtet, danach möglicherweise ein Tiefbau errichtet. Und wenn die Lagerstätte ausgeerzt ist, ist sozusagen die Investition verloren. Ob vor allem der Abbau von Manganknollen umweltverträglich möglich ist, davon ist Peter Herzig vom IFM Geomar nicht so recht überzeugt. Auch Stefan Lutter vom Internationalen Zentrum für Meeresschutz des WWF in Hamburg ist besorgt. Es ist eine allgemeine Gier nach Rohstoffen und Goldrauschstimmung offenbar ausgebrochen. Auf jeden Fall ist es ein Wettrennen. Und das Wettrennen um die Ressourcen der, insbesondere der Hohen See, das kennen wir schon von der Fischerei, geht meistens zu Ungunsten der Natur aus, weil die wirtschaftlichen Vereinbarungen auch viel schneller voranschreiten als die Instrumente zum Schutz der Natur. Viele hoffen, dass die internationale Meeresbodenbehörde strenge Umweltschutzauflagen erlässt und durchsetzt. Einige Länder sind bestrebt, den Umweltschutz zurückzudrängen, heißt es. Die Verhandlungen sollen jetzt beginnen. Anders als vor 40 Jahren scheint es diesmal für den Tiefseebergbau keine wirklichen Hindernisse zu geben. Der Schatz am Meeresgrund. Wettlauf um die Rohstoffreserven der Tiefsee. Von Dagmar Röhrlich. Produktion Axel Scheibchen. Redaktion Christiane Knoll.